Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 2. Weimar, 6. März 1788. Gleich anfangs muss ich dich aus einer irrigen Vermutung reißen, die mir dein vorletzter Brief zu erkennen gegeben hat. Du tust, als ob du wüsstest, ich habe hier eine ernsthafte Geschichte, zu der ich euch nach und nach vorbereiten wolle, und du sagst, du hättest es aus einer guten Quelle. Glaube mir, deine Quelle ist schlecht, und ich bin von etwas Wirklichem dieser Art so weit entfernt als nur jemals in Dresden. Wenn ein Mensch so etwas von mir wüsste, so würdest du es sein, und die Leute, unter denen ich bin, sollten in diesem Stücke vor dir, wenn wir auch noch so entfernt voneinander wären, kein Vorrecht haben. Bei dem, was ich dir geschrieben, hat mich nichts als eigene und kalte Überlegung geleitet, ohne positiven Gegenstand. Neuerdings ließ ich zwar ein Wort gegen dich fallen, das dich auf irgendeine Vermutung führen könnte, aber dieses schläft tief in meiner Seele, und Charlotte selbst, die mich fein durchsieht und bewacht, hat noch gar nichts davon geahnet. Wenn dieses mich weiterführt, so sei gewiss, dass du, wie in allen ernsthaften Angelegenheiten meines Lebens, der Erste sein wirst, gegen den ich mich öffne. Es freut mich, was du mir über den Aufsatz im Merkur geschrieben hast, und dein Tadel scheint mir nur zu gegründet. Aber du musst und wirst mir auf der anderen Seite auch wieder einräumen, dass es keine solche leichte Sache für mich war, mich in der Historie so schnell von der poetischen Diktion zu entwöhnen. Und darin hast du es getroffen, dass die Geschichte selbst weniger von diesem Fehler hat. Mit dem meisten wirst du zufrieden sein. Gleich die Fortsetzung im zweiten Heft des Merkur ist beinahe ganz rein davon. Lass mir nur Zeit, und es wird werden, wenn ich meinen Stoff mehr in der Gewalt, meine Ideen überhaupt einen weiteren Kreis haben, so werde ich auch der Einkleidung und dem Schmuck weniger nachfragen. Simplizität ist das Resultat der Reife, und ich fühle, dass ich ihr schon sehr viel näher gerückt bin als in vorigen Jahren. Aber du glaubst kaum, wie zufrieden ich mit meinem neuen Fache bin. Ahnung großer, unbebauter Felder hat für mich so viel Reizendes. Mit jedem Schritte gewinne ich an Ideen, und meine Seele wird weiter mit ihrer Welt. Ich habe mir den Montesquieu, Pütters Staatsverfassung des Deutschen Reichs und Schmidts Geschichte der Deutschen gekauft. Diese Bücher brauche ich zu oft, um sie von der Diskretion anderer zu besitzen. Göschen hat mir ein Heft der Thalia abgeborgt, und ich habe es ihm zugesagt, weil er mir versicherte, dass Crusius kein Papier habe, die Revolution der Niederlande noch vor der Messe anzufangen. Jetzt aber schreibt mir Crusius, dass er scharf darauf losdruckt, Die Thalia ist auch angefangen. Wieland will einen Aufsatz in das dritte Merkurstück, und ich sitze in Todesschweiß. Dem verfluchten Geisterseher kann ich bis diese Stunde kein Interesse abgewinnen. Welcher Dämon hat mir ihn eingegeben? Bitte Huber, dass er mir den Brief schicke, den du beantworten wolltest. Ich setz ihn in die Thalia. Ich schriebe dir gern mehr, aber ich bin diesen Mittag bei einem Diner, wo ich Herder finden werde, und es ist schon spät. Herders vierter Teil der Ideen soll scharf über das Christentum hergehen. Man sagt hier, dass er's zu bunt gemacht habe. Lebe wohl und grüße mir alle herzlich. Dein S.